Dialog 3. Papa, du wolltest mir doch helfen, mein Fahrrad zu reparieren. Wann können wir das denn machen? Du siehst doch, dass ich Zeitung lese. Das muss doch nicht gleich sein, oder? Nein, das nicht. Aber ich würde gerne nachher mit Max Fahrrad fahren. Wann holt Max dich denn ab? Nach dem Mittagessen, so gegen 1:30. Na, dann haben wir ja noch Zeit. Dann kann ich ja noch in Ruhe die Zeitung lesen. Es ist doch nicht viel kaputt, oder? Nein, nein, das geht ganz schnell, wenn du mir hilfst. Das Rücklicht funktioniert nicht richtig, der Lenker steht schief und ich kann die Schraube nicht los.